Nun kommen wir zu jemand anderes, zu Ingo Höhmann. Ingo Höhmann ist hier als Ersatz für Thomas Walter. Thomas Walter ist krank geworden, der eigentlich angekündigt würde. Ingo Höhmann war Berufsoffizier der Nationalen Volksarmee der DDR und hat sich sozusagen damit beschäftigt, die sozialistischen Errungenschaften und die sozialistischen Grundlagen des Arbeiter- und Bauernstaates zu verteidigen, auch in der Phase Ende der 80er Jahre. Heute ist Ingo aktiv in der Kommunistischen Initiative. Die Kommunistische Initiative ist eine Gruppe, deren Ziel es ist, eine einheitlich-kommunistische Partei auf marxistisch-leninistischer Grundlage zu rekonstruieren. Er sozusagen ist derjenige, der den Versuch der DDR aus der Perspektive, aus seiner Perspektive versucht zu verteidigen. Und er wird uns sozusagen, um nicht im luftleeren Raum zu agieren, erstmal einen kurzen Überblick über die Geschichte der DDR geben und dann darauf kommen, wie er selbst damit in Bezug steht. Vielen Dank und los geht's. So, ihr versteht mich, ja? Gut. So, dann begrüße ich erstmal alle Anwesenden hier. Ich muss sagen, persönlich habe ich nicht zu so einer unmöglichen Zeit, Sonntag 18 Uhr, mit so viel Interessenten zu diesem Thema gerechnet. Wie gesagt, ich habe gestern gegen 22 Uhr erfahren, dass ich hier einspringen muss. Und dieses Muss ist auch nicht so als Belastung zu sehen. Ich werde hier, bei solchen Veranstaltungen sollte man sich immer ein Ziel setzen als Vortragender. Also ich werde die DDR ohne Wenn und Aber hier verteidigen. Ich persönlich habe die DDR als Erfolg erlebt, habe ihr persönlich sehr viel zu verdanken und auch die Tatsache, dass ich hier heute stehe und mir zutraue, sie hier zu verteidigen vor diesem bestimmt nicht homogenen Publikum. Wenn wir über ein Thema reden, ist es unabdinglich, dass wir auch bestimmte Fakten über diesen Gegenstand wissen. Wir wissen, die DDR ist 40 Jahre alt geworden, gegründet am 7. Oktober 1949. Aber was ist dem vorausgegangen? 1945, Beendigung des Krieges, Zerschlagung des Faschismus durch die Alliierten, Bündnis Sowjetunion, Großbritannien, USA, also die Großmächte, die geführt haben. Es führte zur Einteilung Deutschlands in verschiedene Zonen. Auf dem Gebiet der späteren DDR sowjetische Besatzungstruppen, auf dem Gebiet der Westdeutschlands in drei Zonen verteilt britische, amerikanische und französische Truppen. Es gab das Potsdamer Abkommen, wo eindeutig festgelegt wurde zur Entwicklung des Nachkriegsdeutschlands, zur Schlagung der Grundlagen des Faschismus, Militarismus in Deutschland etc. Wo wurde das verwirklicht? Konsequent auf dem Gebiet der späteren DDR Durchführung der Bodenreform. Das heißt, dass enteignet wurde Großgrundbesitz von Junkern, die Rückgrat stellten des Offizierskorps der faschistischen Wehrmacht, auch schon eine Zeit vorher der kaiserlichen Armee und ähnliches, was die ökonomische Grundlage dieser Leute war, unter Ägide der Roten Armee. Es wurde auf dem Gebiet der sowjetisch besetzten Zone verwirklicht, das, was sich in den 12 Jahren Faschismus bei jedem endlich rausgebildet haben, das haben sich die beiden Arbeiterparteien vereinigt, KPD und SPD. Es wurde verhindert unter Einflussnahme der Westmächte in den westlichen Besatzungszonen und rechter sozialdemokratischer Führer. Es kam zum Zusammenschluss der drei Zonen der Westalliierten. Es kam zu der berüchtigten Rede von Churchill in Fulton, USA, wo praktisch Front gemacht wurde gegen die UdSSR, um eine Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern in Europa, dass man da die Hilfe der Deutschen braucht. Da meinte er natürlich die Deutschen, die Kampferfahrung hatten, 4 Jahre in der Sowjetunion. Und das schon ab diesem Zeitpunkt 1947 Kriegsverbrecher und Ähnliches schon mit Sandpanschuhe angefasst wurden im westlichen Teil Deutschlands. Entgegen den Beschlüssen des Potsdamer Abkommens wurde eine Währung in den westlichen Zonen eingeführt, eben die Westmark, und war auch nur für diese gültig. Es kam zu dieser berühmten Blockade von Berlin, wo es dann mit der Luftbrücke, ja, und so weiter, auch propagandistisch ausgewälzt, durchgeführt war. Die Russen haben West-Berlin blockiert und die armen West-Berliner, die mussten jetzt durch die US-Luftflotte versorgt werden. Im Jahre 1949, im September, wurde die Bundesrepublik Deutschland ausgerufen. Einen Monat später, am 7. Oktober 1949, die Deutsche Demokratische Republik. Was wie eine Antwort aussah, war eigentlich eine logische Fortsetzung der Prozesse, die sich nach dem Krieg rausgebildet haben. Interessant bei der Staatsgründung ist, dass hinter verschlossenen Türen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zusammengeschrieben wurde. Niemals zur Diskussion vorgestellt wurde. Kein Mensch groß. Es war auf einmal da. Die Kommunistische Partei Deutschlands hatte damals gegen dieses Grundgesetz gestimmt. Max Reimann, damals Vorsitzender der KPD, hat aber gesagt, wir werden die Ersten sein, die es verteidigen werden, wenn es denn sein muss. Gleichzeitig lief in Gesamtdeutschland eine Diskussion über eine gesamtdeutsche Verfassung. Die wurde abgewürgt. Aber das Resultat dieser Diskussion wurde die erste Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Das war keine sozialistische Verfassung, das war eine antifaschistisch-demokratische bürgerliche Verfassung. 1949 stand die Frage des Sozialismus Aufbau in der DDR noch nicht. Warum nicht? Es gab zwei Tendenzen in der sowjetischen Führung, die sich eben bis 1989 fortgesetzt haben. Die ursprüngliche Idee war ein einheitliches Deutschland, entmilitarisiert, neutral. Das war im Interesse der Sowjetunion, die jetzt nach neuesten Erkenntnissen eben 26 Millionen Tote hatte in diesem Krieg, die interessiert war an sicheren Grenzen und an ein neutrales Deutschland, wo jede Frage der Wiederaufrüstung und Revanchismus ad acta gelegt wurde. Es gab 1952 diese berühmte Stalin-Note, die das praktisch darlegte, den Vorschlag gesamtdeutsche Wahlen unter internationalen Kontrolle mit der Zielsetzung, dieses Deutschland zu schaffen. Da existierte die Deutsche Demokratische Republik schon 2,5 Jahre. Diese Note wurde abgelegt von dem damaligen Bundeskanzler Adenauer, der Bundesrepublik Deutschland. Im internen Kreis sagte er, lieber das halbe Deutschland ganz, als das ganze Deutschland halb. So viel zur Frage der Spaltung. Es kommt noch dazu, dass die DDR-Fahne, so wie sie aussieht, erst seit 1960 existierte. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es in der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik die gleiche Staatsflagge. Mal als Faktenbissen. Also es war klar, dass es kein einheitliches, neutrales Deutschland geben würde. Es gab ein Treffen mit der sowjetischen Führung 1952. Da waren Walter Ulbricht als Parteichef dabei, Wilhelm Pieck als Präsident und Otto Grote wohl als Ministerpräsident. Da wurde orientiert auf den Aufbau des Sozialismus in der DDR. Das fand dann seinen Ausdruck auf der zweiten Parteikonferenz 1952, wo praktisch der SED, die aus der KPD und SPD hervorgegangen ist, die praktisch die grundlegenden, der Aufbau des Sozialismus in der DDR beschlossen wurde. Es war von der Sache eigentlich ein Befreiungsschlag von allen, die dafür jahrelang gekämpft haben, in den 20er Jahren, in den 30er Jahren gegen Faschismus und auch danach. Und die Genossen sahen eigentlich dort ihr Lebenskampf verwirklicht. Und auch die Jüngeren, die den Krieg mitgemacht haben, nicht direkt so aus der Arbeiterbewegung, der kommunistischen Bewegung hervorgegangen sind, sahen, dass eine gesellschaftliche Alternative existieren muss, um alles das, was noch gar nicht eben so lange zurücklag, dass es sich das nicht wiederholt. Die DDR von ihrem Gründungskonsens war antikapitalistisch, antifaschistisch, antimilitaristisch. Wenn du Fragen hast, junger Freund, du kannst sie mir anschließend stellen. Ich habe das. Ich mache sowas nicht zum ersten Mal, ja? Aber dazwischen quatschen, wenn es das Elternhaus nicht schafft, sage ich immer, spätestens im Kindergarten lernst du es. Und das sollten euch alle, die hier uns sitzen, lasst euch nicht immer an der Wand drücken und irgendwelche Diskussionen aufdrängeln, die nicht stimmen. Die DDR, wer ein bisschen sich auskennt mit der Geografie, das Territorium an und für sich war eigentlich das Agrargebiet Deutschlands. Wenn man von den mitteldeutschen Gebieten, Chemiebetrieben, Carl Zeiss Jena, die optischen Werke und so weiter absieht. Die DDR war jetzt gezwungen, was heißt gezwungen, stand vor der Aufgabe, Schwerindustrie und ähnliche Sachen zu schaffen. Es war auch klar, dass ein Staat entsprechende Sicherheitsorgane schaffen musste. Es gab dort Vorstellungen der sowjetischen Führung, die waren sehr überzogen, was die Aufbau von eigenen Streitkräften betraf. Ja, das haben wir von der Sache in den 40 Jahren DDR niemals geschafft. Auf alle Fälle wurde jetzt zum verstärkten Aufbau des Sozialismus 1952 eine Parteikonferenz angefangen und da gab es dann eben auch Überspitzung, Übertreibung, die zu den bekannten Ereignissen des 17. Juni 1953 führten. Eine Sache, die jedes Jahr immer ganz gerne von der bürgerlichen Presse und von unseren Gegnern hochstiliert wird, als Arbeiteraufstand, Volksaufstand und ähnliches. Was waren die realen Fakten? Es gab übertriebene Forderungen, es gab repressive Maßnahmen. Da muss man auch mal sagen, es gab 12.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Eine Klassengesellschaft hat die andere angelöst, eine Ausbeutergesellschaft die andere. Und die ersten Minister und Funktionäre, die auf einmal als Konzentrationslager kamen, die in der Roten Armee gekämpft haben, im Exil waren und ähnliches, Arbeiter, die mussten Führungsfunktionen übernehmen, die ihnen das nie einer beigebracht hat. Und das führte natürlich auch zu Verwerfungen und Sachen, die Erfahrung fehlte. Das Recht auf Fehler, das muss man auch mal zu sich stehen. Es führte zu Zuspitzung im Juni, auch nach dem Tod Stalins am 5. März 1953, Führungskrise in der sowjetischen Führung zwischen den beiden Tendenzen. Erhalt der DDR als sozialistischer Staat, Preisgabe der DDR an den Westen. Diese Frage, das habe ich auch leider das erst 1989 nach dieser Zeit praktisch in Ruhe studieren können. Diese Fakten, die dort eine Rolle spielten. Es kam am 16. Juni zu der berühmten Demonstration der Bauarbeiter hier in Berlin, wo es darum ging, Runtersetzung der Norm und ähnliches, was von der Sache eigentlich am 12. Juni schon zurückgezogen wurde durch eine Regierungserklärung und auch in der Zeitung bekannt war. Aber damals wurden auch Zeitungen noch nicht so gelesen wie heute. Ja? Und diese Information kam noch nicht drum. Es am 17. Juni gab es dann praktisch die größeren Demonstrationen, angeheizt durch den RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor West-Berlin, wo praktisch direkt aufgesagt wurde, sucht euch eure Potsdamer Plätze. Es wurde von der Sache normale Forderung der Arbeiterklasse der Deutschen Demokratischen Republik, die sie gestellt haben, die schon erfüllt waren, wurden jetzt ausgenutzt, um gegen den Staat DDR vorzugehen. Es kam neben berechtigte Forderungen, die bei diesen Demonstrationen kamen, zu Ausschreitungen, zu tätlichen Angriffen gegen Sicherheitsorgane DDR, gegen Einrichtungen des Staates, der Partei und ähnliches. Erst um 13 Uhr am 17. Juni wurde ausgerufen der Ausnahmezustand. Da hatte man sich in Moskau nun endlich mal geeinigt, wie man hier verfahren will. Auslösender Moment war, dass die rote Fahne vom Brandenburger Tor runtergeschmissen wurde. So, und das hatte nun nichts mehr mit berechtigten Forderungen zu tun. Und sich durchsetzte eigentlich die Fraktion, ich sag's mal, der Armee, der Roten Armee in der sowjetischen Führung unter Marschall Schukow, der eindeutig der neuen sowjetischen Führung sagte, Wir können es dem sowjetischen Volk nicht erklären, dass wir uns nach der Oder zurückziehen. Die andere Fraktion wurde damals repräsentiert von dem Geheimdienstchef Beria, der praktisch die Preisgabe der DDR befürwortet hatte. Das war übrigens dann auch ein Anklagepunkt unter vielen, die nachher dann zum Todesurteil gegenüber diesem Mann führte. Wie gesagt, das ist eine komplizierte Lage gewesen, in der die DDR von Anfang an sich befunden hat. Sie stand in einer Auseinandersetzung zwischen den Großmächten. Sie baute den Sozialismus auf und es gab Widerstand im Inneren und natürlich vom Äußeren. Und dazu noch die besondere Lage. 10 Minuten habe ich noch, hat er mir gerade gesagt. Ich werde sie einhalten. Es wurden entsprechende Konsequenzen nach 1953 getroffen. Es gab jederzeit, auch in den 50er Jahren noch, immer das Angebot, das Konföderationsangebot der DDR seitens an die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, ein Land, zwei Systeme mit einheitlicher Außen- und Sicherheitspolitik. Es gab bis 1959 zum Beispiel eine gemeinsame Olympiamannschaft. Wir sahen die gemeinsame Staatsflagge. Diese Angebote wurden laufend abgelegt als unseriös und ähnliches. Die Grenze war von 1949 bis 1961 auf. In dieser Zeit spitzte sich natürlich die Lage zu. Es gab die Politik des Rollback seitens der USA und der Westmächte. Die Bundesrepublik Deutschland wurde eingebunden in die NATO, hatte die Bundeswehr aufgebaut und auch den NATO-Befehl unterstanden. Die Nationale Volksarmee wurde gegründet am 1. März 1956. Wir hatten natürlich auch militärische Einheiten schon vorher, die unter dem Begriff kasernierte Volkspolizei liefen, allerdings eine militärische Ausbildung hatten. Armee als solches auf Freiwilligenbasis ab 1. März 1956. Im Sommer 1961 spitzte sich die Lage so zu, dass die Staaten des Warschauer Vertrages, das heißt die sozialistischen Länder Europas, die Regierung der DDR aufforderten, an der Grenze zu Westberlin so eine Ordnung einzuführen, wie sie normal ist zwischen Staaten, gleicher Souveränität. Es gab im April 1961 die Forderung Adenauers am NATO-Oberkommando, die 10 damals existierenden Divisionen der Bundesrepublik Deutschland, den NATO-Befehl zu entziehen. Mit der Begründung, es wird im Spätsommer, Frühherbst 1961 in der Zone, DDR hat er ja nie gesagt, wird es zu einer Art Bürgerkrieg kommen und da brauchen wir die. Es gab Planspiele der NATO. Ich berufe mich unbeirren auf gegnerische Politiker. Strauß, ausgewiesener Antikommunist, mal lese mal seine Biografie. Der hat an diesen NATO-Planspielen teilgenommen, das ging auch so weit mit Kernwaffenschlägen Dresden-Leipzig. Den Versuch des Durchbruchs amerikanischer Truppen nach West-Berlin, falls die Russen und die DDR, die Ostzone, da wieder irgendwas vor. Es wurde also beschlossen, an der Grenze der DDR diese Situation herzustellen, die dann bis 1989, 9. November geherrscht hat. In der Nacht vom 12. zum 13. August wurde die Grenze zu West-Berlin gesichert und das ungehinderte Hin und Her war weg. Es, sagen wir so, allein in Berlin gab es 110.000 Grenzgänger, die die sozialen Errungenschaften der DDR nahmen, Miete und soziale Betreuung, Bildung und Ähnliches und in West-Berlin arbeiteten. Ja, und entsprechend auch Konsumgüter mitbrachten, einkaufen konnten, ähnlichen. Es hat 1990, wie gesagt, ich mache immer ungern bürgerliche Wissenschaftler oder Politiker zitieren, als es ging hier um die Einheit DDR, Bundesrepublik Deutschland, was das kostet. Da hat mal einer vorgerechnet, dass die DDR in den Jahren 1949 bis 1961 durch die offene Grenze 750 Milliarden Mark Westverlust hatte. Aber die hauptsächliche Ursache der Schließung der Grenze war die Zuspitzung der metabolischen Situation. Dass wir natürlich auch das Ausbluten der DDR verhindern wollten, das ist klar. Es kam dazu, dass alle drei Westmächte, Frankreich, USA, Großbritannien, von der sowjetischen Führung darüber informiert wurde. Nicht wann das passiert, sondern dass es passiert, aber dass die Interessen der Westalliierten hier in Westberlin nicht davon betroffen wären. Damals, Willy Brandt war, glaube ich, Bürgermeister, der hat die westalliierten Kommandanten versucht aufzufordern, hier militärisch vorzugehen gegen unsere Maßnahmen. Naja, die haben ihm mehr oder weniger nur einen Vogel gezeigt. Kennedy war auf seiner Yacht in der Karibik. Ja, der britische Premierminister war angeln irgendwo in Schottland und der französische Staatschef war auch nicht auffindbar. Die wollte also für Westberlin sterben, wollte keiner. Es wurde also klargestellt, was losgeht, was möglich ist, was nicht. Wir hatten in den 60er Jahren in der DDR einen Aufschwung. Alles das, was angedacht war, die Heranbildung der neuen Kader, die Bodenreform 1960, die Kollektivierung der Landwirtschaft, das griff jetzt, weil die DDR sichere Grenzen hatte, die sie auch militärisch schützte. Es kam praktisch zu einem Aufschwung und immer mehr Bürger der DDR identifizierten sich mit dem Staat. Vorher hatten sie das fast ohne Boden gesehen. Man konnte über die Straße gehen und war in einem anderen System. Ja, viele Menschen haben auch die DDR verlassen, weil sie eben geblendet waren von dem Luxus im anderen Teil Deutschlands. Diese Frage der nationalen Frage war eines der besonderen Probleme, was wir in der DDR hatten. 1968 gab es eine Volksabstimmung der DDR über die neue Verfassung. Das war eine ausgewiesen sozialistische Verfassung. Es musste geheim abgestimmt werden, weil man sagte, in der DDR war das nicht möglich. Und für diese Verfassung haben 93% mit Ja gestimmt und 7% mit Nein. Das heißt, es gab also eine auch Legitimierung der Macht des Arbeiter- und Bauernstaates, wo verfassungsmäßig festgelegt war die führende Rolle der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands als Staatspartei. Es kam im Jahre 1968 auch zu Krisen im Nachbarland Tschechoslowakei, in der Volksrepublik Polen. Es lief zu dieser Zeit auf Hochtouren der Vietnamkrieg. Die Vereinigten Staaten hatten über 500.000 Mann in Vietnam und hatten große Teile ihrer Truppen hier in Mitteleuropa. Das ist der Raum, in dem wir agiert haben. Das war die Aggression Israels gegen die arabischen Staaten, die zur Versetzung eines großen Teils von arabischen Staaten führen. Das war das Jahr 1968, wo kontrrevolutionäre Kräfte versuchten, die Tschechoslowakei rauszubrechen aus dem Warschauer Vertrag und es in den westlichen Schoß der westlichen Demokratie und Freiheit zu führen. So, jetzt habe ich hier ein Ding, ich muss zu 89 kommen. Ich muss jetzt das wirklich noch machen. Von 68 zu 89 einen großen Sprung. Ich verherrliche hier nichts in der DDR, ich sage es immer wieder. Aber es war eine Existenz eines Landes, der maßgeblich dazu beigetragen hat, den Frieden in Mitteleuropa zu sichern. Und er hat auch dazu gesorgt, den Kapitalismus in der Bundesrepublik Deutschland, der hat nicht funktioniert, diese 40 Jahre zu zügeln. Und auf einmal funktioniert er gar nicht mehr so schön mit allen Prunk und Luxus. Ich komme zu 89. Das Jahr 1989 ist natürlich nicht als Katastrophe von einem Tag auf den anderen gekommen. Die Krise hat sich angedeutet mit Beginn der 80er Jahre, Volksrepublik Polen. Wie sehe ich das? Man konnte in der DDR kritisch sein. So ist das nicht, dass man dann gleich in den Knast gegangen ist. Und gerade in der Armee, ich sage es mal so, wo ich meinen größten Teil meines Berufslebens verbracht habe, mit Begeisterung und auch mit der Einsicht der Notwendigkeit, dass es sein muss, Schutz des Sozialismus, Schutz der Demokratie. Dort konnten wir nicht immer die Demokratie und den Sozialismus praktizieren, aber wir haben dafür gekämpft. Man konnte kritisch sein, Sachen ansprechen, die hier sind, der DDR. Aber wir sahen auch, dass bestimmte Sachen objektiv nicht zu lösen waren. Wir waren sehr wütend, wir Militärs, wir Berufsoffiziere, 1989 über die Sprachlosigkeit unserer Führung. Da 50.000 Menschen über Ungarn, ja, Ungarn ist ausgebrochen aus dem Warschauer Vertrag, die Grenzsicherungsanlagen über Österreich in die Bundesrepublik Deutschland gegangen ist. Dass dazu überhaupt keine ordentlichen Anleitungen, Direktiven oder Maßnahmen kamen, wie reagieren wir? Darüber war ich persönlich sehr empört, aber ich bin der Auffassung, es hätte, wäre notwendig gewesen, in diesem Moment auch zu sagen, pass auf, Genossen, bis hierher und nicht weiter. Reform ja, Konterposition nein, schützt die DDR. Das Öffnen der Grenze am 9. November 1989 ist eine Zäsur, die die Welt verändert hat und nicht zum Positiven. Erstmal die skandalöse Leistung, wie das da passiert ist. Auch die nachfolgenden Handlungen verantwortlicher Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik. Also wir Militärs, wir waren erschüttert. Mein Regiment, wo ich Kommandeur war, wir waren stationiert 30 Kilometer von der Westgrenze entfernt. Und solche Maßnahme an einer Pressekonferenz, also es war ein Skandal. Die DDR war Mitglied des Warschauer Vertrages, da gab es feste Verpflichtungen. Die Art und Weise der Grenzsicherung, die ging von der Ostsee bis runter zum Schwarzen Meer, zu unseren bulgarischen Brüdern und Genossen und Ähnliches. Es war ab 9. November eigentlich nicht mehr möglich, den Sozialismus in der DDR zu reformieren. Er war fremdbestimmt. Der Gegner konnte ungehindert bei uns agieren, natürlich auch in der Zuhilfenahme der Fehler und Mängel, die wir zugelassen haben, zu lange, die wir nicht auf marxistisch-leninistischer Grundlage gelöst haben. Das kam ran, hatte uns natürlich zum Negativ zu Buche geschlagen. Viele Sachen wurden erfunden. Ein großer Enthüllungsjournalismus kam auf einmal und es gab eine große Desorientierung der Bevölkerung. Es kam im Dezember zu diesem Sonderparteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, wo sich umbenannt hat im PDS. Einer der größten Fehler, der dort gemacht war, herausziehen der Parteiorganisation aus den Betrieben, aus den Institutionen. Ja, die Herabwürdigung zu einer Wahlpartei bürgerlichen Typs, die sich in den Wohngebirgen zu organisieren hat. Das war alles noch zu tun. Wir selber, wie ich es empfunden habe, ich sage, Mensch, da kann die Sowjetunion noch nicht mitmachen. Die Rolle Gorbatschows habe ich damals noch nicht durchschaut. Im Februar war nochmal Motro in Moskau. Und dort wurde eindeutig von Gorbatschow gesagt, es gibt keine Hilfe, keine Unterstützung. Richtet euch auf die deutsche Einheit ein. Motor kam aus Moskau zurück, ich hatte den Fernseher eingeschaltet, das war auf dem FDGB-Kongress, Deutschland einig Vaterland, Bekenntnis der sozialen Marktwirtschaft und so weiter. Das war von der Sache sehr erschütternd, nicht nur für Leute, die Führungsfunktionen hatten und für die DDR gestanden haben, auch für diesen einfachen Arbeiter, Genossenschaftsbauern, der jahrelang, jahrzehntelang sein ganzes Kraftwissen gemacht hat, um die DDR zu einem prosperierenden Staat zu machen, der auf einmal seine ganze Biografie genommen wurde. Das war eine der größten Katastrophen, die es überhaupt gab. Die DDR ist kaputt gegangen, ich sage es mal so, Druck von außen und unter Führung. Da wiederhole ich jetzt den Dichter Peter Hacks, der leider schon nicht mehr unter uns weilt, einen bekennenden Kommunisten, der die Sache immer auf den Punkt gebracht hat. Und genauso habe ich es auch persönlich erlebt in diesen Tagen des Verrats, der Konterrevolution. Und dort, wo wir jetzt hingekommen sind, die haben Ursachen an diesem 9. November 1989. Und deswegen sage ich ja, jeder, der sich zum Sozialismus, Kommunismus so bekennt, hat sich auch dazu zu bekennen, zu den gewesenen Sozialismus, Kommunismus. Das ist eine Entwicklungsstufe. Wir haben uns zu bekennen zu den 3 Monaten Pariser Kommune. Wir haben uns zu bekennen zu jedem Aufstandsversuch, der getan wurde. Und Klassenkampf, Genossen, das ist kein fairer Boxkampf, das ist kein Fußballspiel. Da müssen Sachen gemacht werden, die man bestimmt nicht gerne macht. Damit möchte ich schließen. Aus den Zwischenbemerkungen weiß ich, dass wir hier noch eine schöne Diskussion heute haben werden. Ich habe nicht alles sagen können vor der Zeit. Ja? Schön.